Das Lied trägt den Untertitel, können Sie mir wohl sagen, wo die andere Straßenseite ist? Ja, da drüben. Komisch, die schicken mich immer hier rüber.